Nummer 6. Weißt du, wie das Wetter morgen wird? Warm, aber bewölkt. Och, schade. Dann können wir nicht baden gehen.